Sie haben das schon verstanden, dass ich bin nicht deutsch. Und vielleicht glauben Sie, dass man in Schweden so stark singen, wenn man Gott zu überzeugen wollen, zu hören. Nee, nicht so. Es ist genug, nur zu flüstern. Nur zu flüstern. Und du brauchst nicht feine oder fromme Worte zu benutzen, ihn zu überzeugen. Nein, das Wichtigste ist dein Herz. Und es ist genug zu flüstern. Ihr hört es alles. Just whisper and he'll hear you. He'll hear every word you say. Just whisper, 'cause he's near you through the night and through the and he'll